was hältst du nur davon? Wenn ich bald von dir ein Babylein bekomme. So ein Babylein, das wäre doch sehr schön. Ach, wie könnten wir spazieren dann gehen? Was soll sein? Es muss sein. Und der Mann, doch komm her, mein liebes Weib. Reich mir deinen kleinen zuckersüßen Leib. Ich will gut sein, doch du wirst dich ja verstehen. Denn bei jedem Mal wird es nicht immer gehen. Und sie wiegen sich und lieben sich. So wie im Roman, wie im Gedicht. Und sie freuen sich und warten drauf, dass ihr Baby auf die Welt kommt drauf. Und dann ist das kleine Würmchen endlich da. Und man sagt ganz die Mama und der Papa. Ja, dann wird das Kindchen völlig aufgemotzt. Es kriegt so viel, dass es wirklich nur so protzt. Darf das sein? Ich sehr klein. Unser Kindchen ist so hübsch und super fein. Unseres darf nicht in den Buddelkasten rein. Nein, es ist doch unser Stolz und wird nicht schreien. Darf nicht kleckern, sich beschmuddeln wie ein Schwein. Und dann kriegt es Schokoladenguss. Viel Konfekt und drei im Überfluss. Und es kriegt nur weiße Jäckchen an. Wird zur Schau gestellt für jedermann. Ach, oh, wie erschreckt, was machen wir denn jetzt? In die Schule wird das arme Kind gehetzt. Muss ich Quellen fügen, gar vielleicht noch Fasten? Darf man denn das Kindchen schon so schwer belasten? Liebe Mama, liebe Mama.